to let the name since that's passé. Often late to ones and glad I'm the girl's back there. Ein kleines Wort, wo ist so groß und stark. Das hab ich wirklich nicht mit Geld mehr in der Freiheit gemacht. Nicht so wie es gestern war. Ich wäre froh, dass du jetzt da. So habe ich diesen einen Tag. Ich werde dich immer vermissen, ich werde dich nie vergessen. Jeden goldenen Tag werde ich für immer vermissen. Egal was wir getan haben, was wir gesagt haben, nur vergess mich nicht. Nie vergessen.